Hallo und herzlich willkommen zu Elektroblüten, dem Podcast rund um die Grenzbereiche der elektronischen Musik. Elektroblüten ist jetzt 7 Jahre her. Verdammt lange Zeit. Zwischendurch ist eine Menge passiert. Aber ich will euch jetzt gar nicht langweilen. Den ersten Elektroblüten damals habe ich mit dem folgenden Song begonnen. Kuna, Underwater. Sollte ich besser zu hören sein. Wenn jetzt alle wach sind, dann können wir weitermachen mit Synapsis. Ciao, Baba. Ciao, Baba. Yeah. Thank you. If popular culture has taught us anything, it is that someday mankind must face and destroy the growing robot menace. Robots have descended on us from outer space, escaped from top secret laboratories, and even traveled back in time to destroy us. Escape from them. They may be able to shoot laser beams from their eyes, but we can't run forever. Es mag ja sein, dass das Mikrofon bei mir Probleme macht, aber wenigstens wird bei mir der Verlauf gespeichert, nicht wahr, Rio? Das nächste Lied ist von Dr. Weil, It's Okay, We Have Chemistry. Ja, eigentlich ist das hier eine Themensendung, aber da das hier zum Reinkommen ist, habe ich mal so ein bisschen wild in der CC-Musik rumgesucht und habe einige Lieder ausgewählt, die mir gut gefallen, ohne genaues Thema. In Zukunft wird sich das ändern. Für das nächste Mal zum Beispiel habe ich so einen wilden Ritt durch Ende der 70er und die 80er geplant. Mal sehen, wie das wird. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Fuck Up, Jump. Come. So, als nächstes hören wir ein bisschen was aus Japan. Quaro mit Jami, was? Naja, gut, japanisch halt. Bei der Suche nach Songs bin ich eigentlich ziemlich wahllos vorgegangen. Ich habe mich wirklich quer durch alle Genres geklickt, die es so gibt, auf diversen Plattformen, obwohl die liebste mir eigentlich immer noch das Free Music Archiv ist. Und dabei bin ich auf Business Box von Audeka gestoßen und ich fand, das ist schon ein ziemliches Brett. We'll be right back. Attention Kmart shoppers, the shoppers, shoppers, shoppers, shoppers, shoppers, shoppers, shoppers. There's a blue light special on aisle 5. Attention Kmart shoppers, the shoppers, the shoppers, the shoppers, the shoppers, the shoppers, the shoppers, the shoppers, the shoppers, the shoppers. There's a blue light special on aisle 5. Thank you. wäre euch übrigens sehr dankbar, wenn ihr mir zukünftig Themenvorschläge und Genrevorschläge vor allem auch auf meinen Twitter-Account senden könntet, @preacox. Dann fällt es mir etwas leichter, zukünftige Sendungen zu planen. Und jetzt erstmal was für die Sternengucker unter euch. Das Schöne an der heutigen Sendung ist, dass ich teilweise die Lieder auch erst einmal gehört habe und noch nicht so viel dazu zu sagen habe. Genauso ist das jetzt bei dem nächsten. I'm a Machine von Glass Lux. Thank you. Ein komplettes Album gemacht, was sich ja um die Elemente dreht. Und das ist ziemlich cool und lohnt sich. Also ich kann das jedem empfehlen. Zu finden ist das im Free Music Archiv. Und von dem Album hören wir jetzt Igne. Thank you. Synapsis hatten wir heute schon. Aber neben Psytrance können die auch, anderen Trance. Also alle wieder aufwachen. Thank you. Ach, Chat, wirklich. Mein Haus, mein Boot, meine Katze. Nee, nee, nee. Als nächstes kommt Kuna mit Starkey oder Starkey? Naja, ihr könnt lesen. Viel Spaß. How deep is the ocean blue? Na, hören wir doch mal. Philipp Groß macht vor allem Sounddesign, aber er hat auch ein, zwei Alben produziert. Eins beschäftigt sich so mit der arabischen Welt und daraus hören wir jetzt Fez, für alle Doctor Who-Fans quasi, wer es versteht. Bei der heutigen Sendung fehlt ganz eindeutig noch etwas Chiptune. Dann lege ich doch mal was auf. Peridot von Cooper. Synthwave ist ziemlich cool und ja gerade echt im Kommen. Also spiele ich das doch auch mal. Timecrawler hat übrigens mit seinem Album Osaka Nights wirklich was Tolles hingelegt. Ihr solltet das vielleicht auch mal runterladen. Ich twitter vielleicht mal ein paar Links demnächst. Danke. I've got no things to do but to think of you, and I can see your face, your finger on the glass that's drawing circles on my. We made the times that we misplayed when you gave me your smile. Cavion mischt immer so ein bisschen Klassik mit Dubstep. Und das folgende Stück ist ein wirklich schönes Stück. That Smile Says It All. So, der nächste Song befiehlt uns zu tanzen. Also, dann mal los. Tectonic, Dancing is Permitted. Thank you. ableism.com hatte mal eine Aktion, ich weiß gar nicht mehr, ob die Seite überhaupt noch existiert, dass sie Personen mit Einschränkungen, die Musik produzieren, ein bisschen fördern wollten. Und da sind ein paar Compilations draus entstanden. Und eins davon hören wir jetzt. Matthias Schaffhäuser mit Confusion. Dr. Wiley hatten wir heute schon. Mal sehen, was er uns jetzt zu sagen hat. Viel Spaß mit Perception. Physical strength is no substitute for perception. For perception is the key which unlocks the intangible power of the spirit. You perceive nothing. We'll be right back. jetzt wird es etwas düsterer mit Kill the Flash von Damon. Viel Spaß oder so. Mizukis Last Chance mit Yeah! Dann schauen wir doch mal auf das, was zum Jubeln ist. Yeah! Ein drittes und letztes Mal Synapsis mit Pure Spirit. Es tut mir leid, ich mag die einfach sehr. Also, viel Spaß dabei. Jetzt geht's ab. Ein bisschen Psytrance. Thank you. Als nächstes hören wir Titus 12 mit Rougher Than Rhythm. Was auch immer das heißt. Ich jag das mal durch einen Übersetzer währenddessen. Viel Spaß bei dem Song. Ah, robuster als Reiten heißt das. Also der Song für Rio. Jetzt kommen wir schon zu meinem vorletzten Song und der ist von Six Umbrellas mit Knoten in der Zunge. Six Umbrellas mit Ad Astra. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und verabschiede mich schon so halb. Also, viel Spaß. Dann verabschiede ich mich mal von heute für heute. Es war eine echt schöne Sendung. Es hat wirklich Spaß gemacht mit euch, vor allem mit dem Chat und den Katzen und eurem Blödsinn. Ach ja. Ja, wann die nächste Sendung ansteht, das erfahrt ihr dann wieder über Twitter. Ich weiß es noch nicht genau, ob das ein wöchentliches Ding wird oder nicht. ich versuche es mal, aber es braucht auch immer ein bisschen Vorbereitung und hier ist gerade auch ein bisschen Stress und so. Aber irgendwann bestimmt regelmäßiger als jetzt. Aber bis dahin verabschiede ich mich und steige in meinen Ferrari und fahre ein bisschen durch den Regen. Timecrawler 82 mit Driving to the Rain und ich bin dann mal hier raus. Tschüss! Thank you.